Erster Adam und seine Frau Eva bekamen einen Sohn. Sie nannten ihn Kain. Eva sagte, Gott hat mir geholfen. Zweiter danach bekamen sie noch einen Sohn. Er hieß Abel. Abel war ein Hirte. Kain war ein Bauer. Dritter nach einiger Zeit brachte Kain Gott ein Geschenk. Es waren Früchte von seinem Feld. Vierter Abel brachte auch ein Geschenk. Er gab Gott die besten jungen Tiere. Gott mochte Abels Geschenk sehr. Fünfter aber Gott mochte Kains Geschenk nicht. Kain wurde sehr wütend. Er schaute traurig auf den Boden. Sechster Gott fragte Kain, warum bist du wütend? Warum schaust du so traurig? Siebter, wenn du Gutes tust, kannst du froh sein. Wenn du Böses tust, wartet die Sünde. Du musst stärker sein. Achter, Kain sagte zu Abel, lass uns auf das Feld gehen. Dort griff Kain Abel an. Er tötete seinen Bruder. Neunter Gott fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, ich weiß es nicht. Bin ich sein Wächter? Zehnter Gott sagte, was hast du getan? Das Blut deines Bruders ruft zu mir vom Boden. Elfter, jetzt bist du verflucht. Du musst von diesem Land weggehen. Das Land hat das Blut deines Bruders getrunken. Zwölfter, wenn du arbeitest, wächst nichts mehr. Du wirst kein Zuhause haben. Du wirst auf der Erde umherwandern. Dreizehnter, Kain sagte zu Gott, meine Strafe ist zu schwer. Ich kann das nicht tragen. Vierzehnter, du schickst mich weg. Ich kann dich nicht mehr sehen. Jemand wird mich finden und mich töten. Fünfzehnter, Gott sagte, nein. Wer Kain tötet, wird siebenmal mehr bestraft. Gott gab Kain ein Zeichen zum Schutz. Sechzehnter, Kain ging von Gott weg. Er wohnte im Land Not. Das Land liegt östlich von Eden. Siebzehnter, Kain und seine Frau bekamen einen Sohn. Er hieß Henoch. Kain baute eine Stadt. Er nannte sie Henoch. Achtzehnter, Henoch hatte einen Sohn namens Irad. Irad war der Vater von Mehujael. Mehujael war der Vater von Methusael. Methusael war der Vater von Lamech. Neunzehnter, Lamech hatte zwei Frauen. Sie hießen Ada und Zilla. Zwanzigster, Ada bekam einen Sohn namens Jabal. Er war der erste Mensch mit Zelten und Tieren. Einundzwanzigstes, sein Bruder hieß Jubal. Er war der erste Mensch, der Musikinstrumente spielte. 22. Zilla bekam einen Sohn namens Tubal-Kain. Er arbeitete mit Metall und Eisen. Seine Schwester hieß Nama. 23. Lamech sagte zu seinen Frauen, hört mir zu. Ich habe einen Mann getötet. Er hat mich verletzt. 24. Wenn Gott kein Recht, dann rächt er mich noch viel mehr. 25. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Sie nannten ihn Seth. Eva sagte, Gott gibt mir Ersatz für Abel. 26. Seth bekam auch einen Sohn. Er nannte ihn Enosch. Zu dieser Zeit beteten die Menschen zu Gott.